Kapitel 8, Übung A14. Einen Termin beim Arzt vereinbaren. Hören und lesen Sie den Dialog. Praxis Dr. Krause, guten Tag. Guten Tag, Armin Völler hier. Ich möchte gerne einen Termin beim Arzt vereinbaren. Was haben Sie für Beschwerden? Ich habe Husten, Schnupfen und Halsschmerzen. Haben Sie auch Fieber? Ja, ich glaube. Dann können Sie heute Nachmittag kommen, um 15 Uhr. Waren Sie schon einmal bei uns? Nein, ich wohne noch nicht so lange in Berlin. Sagen Sie mir bitte nochmal Ihren Namen. Völler. V-Ö-L-L-E-R. Wann sind Sie geboren? Am 21.03.1980. Wie sind Sie versichert? Bei der BKK. Das ist eine gesetzliche Kasse. Danke. Dann bis heute Nachmittag. Danke auch. Auf Wiederhören.